Yeah. Ich liebe dich, ich hasse dich, versteh dich nicht, verzeih dir nicht, weil ich eigentlich schon Ewigkeiten weiß, ich brauch dich nicht. Schreibe ich noch immer diese Verse über dich, ja wegen Sachen, die ich suche, dich und Dinge, die man nicht vergisst. Schau ich in die Augen auf den Bildern, die von damals stammen, seh ich die Geborgenheit, du die Frau und ich dein Mann. Es ist so schwer, die schöne Zeit einfach zu vergessen, obwohl mein Kopf mir sagt, ich sollte dich schon länger hassen. Ich kann es nicht verstehen, sieh mal rein in mein Gesicht, wie ich hier verzweifle und nicht weiß, was an dir anders ist. Ich habe das Gefühl, dass du mich hier kein Stück vermisst. Deshalb war ich kalt und war am Telefon so angepisst. Zeigst mir deine Liebe nicht, wie wichtig ich dir wirklich bin. Zeigst mir nur die Gründe, warum ich nicht mehr dein Leben bin. Die Zeiten sind vergangen, in dem das Glück auf Seite war. Ich lasse dich jetzt gehen, obwohl du meine große Liebe warst. Liebe warst. Du willst, dass ich gehe. Versuch zu verstehen. Nimm meine Hand. Wir haben's verkackt. Nun ist es vorbei. Es lag an der Zeit, ich blick nach vorn und niemals zurück. Was bist du für mich? Was sind deine Hände? Was sind deine Lippen und der Klang in deiner Stimme? Wer wird dir leise Lieder singen, wenn du schlafen gehst? Wer deckt dich zu, wenn dir kalt ist und nach Wärme fließt? Wer hört dir zu, wenn du schläfst und du trotzdem redest? Wer fängt dich auf, wenn du beim Schlafen von der Kante kegelst? Wer an meiner Stelle lässt jetzt für die Sterne regnen? Welcher Junge wird als nächstes dir im Traum begegnen? Weißt du, wie ich mich fühle? Nein, verdammt, du weißt es nicht. Weißt du, was ich denke? Nein, darum verstehst du es nicht. Ich sehe dich jeden Tag und die ganze Nacht mit deinem Funkeln in den Augen, wenn du mit mir lachst. Was bin ich für dich? Was sind meine Hände? Was sind meine Lippen und der Klang in meiner Stimme? Hör mir ganz genau zu, in diesem letzten Satz, ich gebe auf. Lasse dich jetzt gehen, ich will dich nicht mehr sehen. Du willst, dass ich gehe. Versuch zu verstehen. Nimm meine Hand, wir haben's verkackt. Nun ist es vorbei, es lag an der Zeit. Ich blick nach vorn und niemals zurück.